Prolog. Als John Smith das College abschloss, hatte er den bösen Sturz längst vergessen, den er an jenem eiskalten Januartag des Jahres 1953 auf dem Eis getan hatte. Es wäre ihm schon schwer gefallen, sich noch daran zu erinnern, als er die Grundschule verließ, und seine Mutter und sein Vater hatten nie davon erfahren. Sie waren auf einer geräumten Fläche des Runaround Pond in Durham Schlittschuh gelaufen. Die größeren Jungen hatten mit alten, geklebten Stöcken Eishockey gespielt und dabei Kartoffelkisten als Tore benutzt. Die Jüngeren kurften einfach herum, wie Kinder es schon seit undenklichen Zeiten getan haben, ihre Knöchel knickten komisch nach innen und außen um, ihr Atem stand wie raureif in der frostkalten Luft von -5 Grad. In einer Ecke der abgeräumten Fläche brannten rußend 2 Gummireifen, ein paar Eltern saßen in der Nähe und beobachteten ihre Kinder. Das Zeitalter des Schneemobils lag noch in weiter Ferne, und der Winterspaß bestand immer noch darin, den Körper zu belasten statt einen Benzinmotor. Johnny war von seinem Haus direkt hinter der Pownell-Grenze heruntergekommen, die Schlittschuhe hatte er über die Schulter geworfen. Er war mit seinen 6 Jahren schon ein recht geschickter Schlittschuhläufer, noch nicht gut genug, um sich am Hockeyspiel der älteren Jungen zu beteiligen, aber er konnte doch schon Kreise um die anderen Erstklässler ziehen, die ständig mit den Armen ruderten oder auf dem Hosenboden landeten. Jetzt glitt er am äußeren Rand der geräumten Fläche herum und wünschte sich auch schon rückwärts laufen zu können, so wie Timmy Benedicts. Lauschte, wie das Eis weiter draußen unter der Schneedecke geheimnisvoll knisterte und knackte, lauschte den fernen Rufen der Hockeyspieler, dem Dröhnen eines Lastwagens, der auf dem Weg nach US Gypsum in Lisbon Falls die Brücke überquerte, den murmelnden Unterhaltungen der Erwachsenen. Er war sehr froh, an diesem schönen, kalten Wintertag am Leben zu sein, er hatte keine Sorgen, nichts bedrückte ihn, er wollte nichts. Nur eins, wie Timmy Benedicts rückwärts Schlittschuh laufen können. Er glitt am Feuer vorbei und sah, dass 2 oder 3 der Erwachsenen eine Flasche Fusel kreisen ließen. »Geben Sie mir auch was davon«, rief er Chuck Spire zu, der in eine dicke Strickjacke und grüne Flanellhose eingemummt war. Chuck grinste ihn an. »Verschwinde von hier, Junge, ich höre, wie deine Mutter nach dir ruft.« Der 6-jährige Johnny Smith grinste ebenfalls und lief weiter. Dann sah er, wie Timmy Benedicts persönlich den Hang herunterkam, seinen Vater im Schlepptau. »Timmy«, schrie Johnny, »pass mal auf!« Er drehte sich um und begann unbeholfen rückwärts zu laufen. Dabei geriet er, ohne es zu merken, in den Bereich des Eishockeyspiels. »Hey Junge«, rief jemand, »geh aus dem Weg!« Johnny hörte es nicht. Er konnte es. Er lief rückwärts. Er hatte den richtigen Rhythmus erfasst, ganz plötzlich. Es kam auf ein ganz bestimmtes Schwenken der Beine an. Er blickte fasziniert nach unten, um zu sehen, was seine Beine jetzt machten. Der alte, zerschrammte und schon arg ramponierte Puck der größeren Jungen zischte vorbei. Johnny sah es nicht. Einer der großen Jungen, kein allzu guter Schlittschuhläufer, jagte Hals über Kopf hinterher. Chuck Spire sah es kommen. Er sprang auf die Beine und schrie, »Johnny, pass auf!« Johnny hob den Kopf, und im nächsten Moment prallte der unbeholfene Schlittschuhläufer in vollem Tempo und mit seinen ganzen 160 Pfund gegen den kleinen Johnny Smith. Johnny flog durch die Luft und fuchtelte wild mit den ausgestreckten Armen. Einen knappen Moment später knallte sein Kopf aufs Eis und es wurde schwarz um ihn. Schwarz. Schwarzes Eis. Schwarz. Schwarzes Eis. Schwarz. Schwarz. Sie sagten ihm, dass er ohnmächtig geworden war, doch in seinem Kopf wiederholte sich merkwürdigerweise immer nur ein Gedanke, während er aufblickte und einen Kreis von Gesichtern um sich sah. Erschrockene, verängstigte Eishockeyspieler, besorgte Erwachsene, neugierige kleine Kinder. Timmy Benedix grinste spöttisch, Chuck Speyer hielt Johnny fest. Schwarzes Eis. Schwarz. Was? Fragte Chuck. Johnny, alles okay? Du hast einen höllischen Sturz getan. Schwarz, brachte Johnny kehlig heraus. Schwarzes Eis. Nicht überbrücken. Chuck! Chuck blickte sich ein bisschen ängstlich um, dann sah er Johnny wieder an. Er berührte behutsam die große Beule, die auf der Stirn des Jungen anschwoll. »Tut mir leid«, sagte der unbeholfene Eishockeyspieler, »aber ich habe ihn doch überhaupt nicht gesehen. Kleine Kinder sollen sich nicht auf der Hockeyfläche aufhalten, das ist Vorschrift.« Er sah sich unsicher um und suchte offenbar nach Unterstützung. »Johnny«, sagte Chuck. Ihm gefiel der Ausdruck in den Augen des Jungen ganz und gar nicht. Sie waren dunkel und abwesend, distanziert und kalt. »Bist du okay?« »Nicht überbrücken«, sagte Johnny, ohne zu wissen, was er sagte. Er dachte nur an Eis, an schwarzes Eis. »Die Explosion, die Säure.« »Was meinst du? Sollen wir ihn zu einem Doktor bringen?« fragte Chuck Bill Gendron. »Er weiß nicht, was er redet.« »Lass ihm noch eine Minute Zeit«, riet Bill. Sie ließen ihm eine Minute Zeit und allmählich klärte sich Johnnys Kopf. »Ich bin okay«, murmelte er. »Lassen Sie mich aufstehen.« Timmy Benedix grinste immer noch spöttisch. »Der Teufel soll ihn holen«, dachte Johnny. Er beschloss, Timmy ein, zwei Dinge zu zeigen. Bis zum Wochenende würde er es bestimmt schaffen, im Kreis um Timmy herumzufahren, rückwärts und vorwärts. »Komm mit rüber zum Feuer, Johnny, und setz dich eine Weile hin«, schlug Chuck vor. »Du bist wirklich höllisch hingefallen.« Johnny ließ sich von den Männern zum Feuer bringen. Der durchdringende Gestank des brennenden Gummis bereitete ihm Übelkeit. Er hatte Kopfschmerzen. Neugierig betastete er die Beule über dem linken Auge. Sie schien eine Meile nach vorn zu ragen. »Kannst du dich erinnern, wer du bist und so weiter?« fragte Bill. »Na klar, sicher kann ich das. Ich bin völlig okay.« »Wer sind dein Dad und deine Mom?« »Herb und Vera. Herb und Vera Smith.« Bill und Chuck sahen sich schulterzuckend an. »Ich denke, er ist wirklich okay«, sagte Chuck, und dann wiederholte er zum dritten Mal, »aber er ist höllisch hingefallen, was? Wumm!« »Sind eben Kinder«, sagte Bill und sah dabei liebevoll seine achtjährigen Zwillingsmädchen an, die Hand in Hand übers Eis liefen, dann wieder zu Johnny. »Ein Erwachsener hätte es wahrscheinlich nicht überlebt.« »Ein Polack schon«, erwiderte Chuck, und dann brachen beide Männer in Lachen aus. Die Flasche Bushmills machte wieder die Runde. 10 Minuten später war Johnny wieder auf dem Eis. Die Kopfschmerzen ließen bereits nach. Nur die Beule leuchtete bunt verfärbt auf der Stirn. Doch als er zum Mittagessen nach Hause ging, hatte er den bösen Sturz schon wieder vergessen. In seiner Freude, endlich das Rückwärtslaufen begriffen zu haben, dachte er auch nicht mehr daran, dass er für eine Weile ohnmächtig gewesen war. »Gütiger Gott«, sagte Vera Smith, als sie ihn sah, »wie bist du denn dazu gekommen?« »Bin hingefallen«, sagte er und begann Campbells Tomatensuppe zu schlürfen. »Alles in Ordnung mit dir, Johnny?« fragte sie und berührte behutsam die Beule. »Klar, Mom.« Das war er auch. Bis auf die gelegentlichen Albträume, die er im Laufe des nächsten Monats hatte, diese schlechten, schweren Träume, und die Neigung, tagsüber manchmal sehr schlaftrunken zu werden, was ihm früher nie passiert war. Doch das hörte etwa zur gleichen Zeit auf wie die schlechten Träume. Es war in Ordnung. Mitte Februar stellte Chuck Speyer eines Morgens fest, dass die Batterie seines alten 48er DeSoto leer war. Er wollte sie an seinem Lastwagen überbrücken. Als er die zweite Klemme an der Batterie des DeSoto befestigte, explodierte sie ihm direkt ins Gesicht. Er wurde von Splittern und vor allem von der ätzenden Säure der Batterie überschüttet. Er verlor ein Auge. Vera sagte, dass es nur Gottes Güte zu verdanken war, dass er nicht beide eingebüßt hatte. Johnny hielt es für eine schreckliche Tragödie. Eine Woche nach dem Unfall besuchte er mit seinem Vater Chuck im Lewiston General Hospital. Der Anblick von Big Chuck, wie er da im Krankenhausbett lag und so merkwürdig verbraucht und klein aussah, hatte Johnny sehr erschüttert. Und in dieser Nacht träumte er, dass er dort lag. In den folgenden Jahren hatte Johnny ab und zu Ahnungen. Er wusste, welche Schallplatte als nächste im Radio zu hören sein würde, noch bevor der DJ sie angespielt hatte, und ähnliche Sachen, aber er brachte sie niemals mit seinem damaligen Unfall auf dem Eis in Verbindung. Den hatte er mittlerweile vergessen. Und diese Ahnungen waren auch niemals erschreckend oder sehr häufig. Erst am Abend auf dem County-Rummelplatz und mit der Maske ereignete sich etwas Seltsames, vor dem zweiten Unfall. Später dachte er noch oft daran. Die Sache mit dem Glücksrad war vor dem zweiten Unfall passiert, wie eine Warnung aus seiner eigenen Kindheit. In diesem Sommer des Jahres 1955 war der Reisevertreter in der glühenden Sonnenhitze kreuz und quer durch Nebraska und Iowa unterwegs. Er saß hinter dem Steuer einer 53er Mercury-Limousine, die schon mehr als 70.000 Meilen hinter sich hatte. Bei dem alten Merc machte sich schon ein Klappern der Ventile bemerkbar. Der Vertreter war ein großer Mann, der immer noch wie ein meistgenährter Junge aus dem Mittelwesten aussah. In diesem Sommer 1955, nur 4 Monate nachdem sein Malergeschäft in Omaha pleite gemacht hatte, war Greg Stilson erst 22 Jahre alt. Kofferraum und Rücksitz des Mercury waren mit Kartons gefüllt, die überwiegend Bücher enthielten, in der Hauptsache Bibeln, in allen möglichen Formen und Größen. Da war zunächst einmal die Grundausführung, die American Truthway Bible, mit 16 Farbillustrationen und mit Flugzeugleim verklebt, die $1,69 kostete und garantiert 10 Monate hielt. Für den ärmeren Schlucker gab es das American Truthway New Testament für 65 Cent, das zwar keine Farbtafeln enthielt, dafür aber waren die Worte unseres Herrn Jesus Christus in Rot gedruckt. Und für den Spendierfreudigen gab es eine Ausgabe von Gottes Wort in Luxusausführung für $19,95. Sie war in weißes Kunstleder gebunden, der Name des Käufers wurde in Gold auf den Umschlag gedruckt, sie enthielt 24 Farbtafeln und in der Mitte einen Abschnitt, in dem man Geburten, Eheschließungen und Todesfälle eintragen konnte. Die Luxusausgabe vom Wort Gottes konnte bis zu 2 Jahre in einem Stück bleiben. Darüber hinaus hatte er noch einen Karton voll mit Taschenbüchern mit dem Titel »Die kommunistisch-jüdische Verschwörung gegen unsere Vereinigten Staaten« von Truthway. Mit diesen Taschenbüchern, die auf billigstem, holzhaltigem Papier gedruckt waren, machte Greg ein besseres Geschäft als mit allen Bibeln zusammen. Man konnte darin nachlesen, wie die Rothschilds und die Roosevelts und die Greenblatts die Wirtschaft und die Regierung der Vereinigten Staaten übernommen hatten. Es enthielt Diagramme, die verdeutlichten, wie die Juden in direkter Beziehung zur kommunistisch-marxistisch-leninistisch-trotzkistischen Achse standen und von dort aus zum Antichrist persönlich. Die Tage des McCarthyismus waren in Washington noch nicht lange vorbei. Im Mittelwesten war Joe McCarthys Stern noch nicht gesunken. Und Margaret Chase Smith aus Maine wurde wegen ihrer berühmten Declaration of Conscience immer noch als das Miststück bezeichnet. Abgesehen von dem Geschwätz über den Kommunismus schienen Greg Stilsons bäuerliche Farmkunden ein morbides Interesse an der Vorstellung zu haben, dass die Juden die Weltherrschaft übernehmen könnten. Jetzt bog Greg in die staubige Zufahrt zu einem Farmhaus, etwa 20 Meilen westlich von Ames in Iowa, ein. Das Anwesen machte einen verlassenen Eindruck. Die Jalousien waren heruntergelassen und alle Stall- und Schuppentüren waren abgeschlossen. Aber man konnte nie wissen, ob nicht doch noch jemand zu Hause war. Dieses Motto war Greg Stilson stets gut zustatten gekommen, seit er und seine Mutter vor ungefähr 2 Jahren von Oklahoma nach Omaha gezogen waren. Das Geschäft mit dem Haus anstreichen war kein großer Erfolg gewesen, aber er hatte das Bedürfnis gehabt, den Geschmack von Jesus, man verzeihe die kleine Blasphemie, für eine Weile aus dem Mund zu bekommen. Er machte die Wagentür auf, und als er auf der staubigen Auffahrt ausstieg, kam ein großer, bösartig aussehender Farmhund mit angelegten Ohren aus dem Stall gerannt. Er bellte wie verrückt. »Hallo, Köter«, sagte Greg mit seiner leisen, wohltönenden Stimme, die weithin zu hören war. Er hatte mit seinen 22 Jahren bereits eine Stimme, die eine größere Menge in Bann schlagen konnte. Der Köter reagierte jedoch keineswegs auf die Freundlichkeit in dieser Stimme. Er kam weiter heran und hatte offenbar die Absicht, einen Vertreter zum Mittagessen zu verspeisen. Greg zog sich schleunigst in den Wagen zurück, machte die Tür zu und drückte 2-mal kräftig auf die Hupe. Schweiß lief ihm übers Gesicht und machte den Stoff seines weißen Anzugs unter den Achseln kreisförmig und auf dem Rücken baumförmig dunkel. Wieder hupte er, aber wieder erfolgte keinerlei Reaktion. Die Bauerntrampel waren offenbar in ihre International Harvester oder ihre Studebaker gestiegen und in die Stadt gefahren. Greg lächelte. Statt den Rückwärtsgang einzulegen und die Auffahrt wieder zu verlassen, langte er nach hinten und brachte eine Flitspritze zum Vorschein, nur war diese Stadt mit Flit, mit Salmiakgeist geladen. Greg zog den Stöpsel zurück und stieg wieder aus dem Auto aus. Er lächelte flüchtig. Der Hund, der sich auf die Hinterbeine gehockt hatte, stand sofort wieder auf und kam knurrend näher. Greg lächelte weiter. »So ist's recht, Köter«, sagte er mit dieser angenehmen, weittragenden Stimme. »Komm nur her, komm und hol's dir.« Er hasste diese hässlichen Farmhunde, die sich auf ihrem kleinen Hof wie arrogante Cäsaren gebärdeten. Zugleich verrieten sie auch einiges über ihre Herren. »Miese Bande von Bauernlümmeln«, murmelte Greg. Er lächelte immer noch. »Na komm schon, Hündchen.« Und der Hund kam. Er federte sich auf den Hinterbeinen ab, um Greg anzuspringen. Im Stall muhte eine Kuh und der Wind raschelte zärtlich durch den Mais. Als der Hund sprang, verzog Greg das Gesicht zu einer harten und bitteren Grimasse. Er drückte den Flitkolben hinein und spritzte dem Hund die Salmiakladung direkt in Augen und Nase. Das wütende Bellen des Hundes verwandelte sich sofort in kurzes, gequältes Winseln und dann, als der Salmiakgeist so richtig seine Wirkung tat, in schmerzliches Geheul. Er machte sofort kehrt und kniff den Schwanz ein. Jetzt war er kein Wachhund mehr, sondern nur noch ein besiegter Köter. Greg Stilsons Gesicht hatte sich verdunkelt, seine Augen waren zu schmalen Schlitzen zusammengezogen. Er machte rasch ein paar Schritte nach vorn und versetzte dem jaulenden Hund noch einen gemeinen Fußtritt mit der Spitze seiner Stride-King-Schuhe in die Hinterbeine. Der Hund gab einen hohen, schrillen Laut von sich. Von Angst und Schmerz getrieben drehte er sich um und besiegelte damit erst recht sein Schicksal, indem er seinen Peiniger angriff, statt sich im Stall in Sicherheit zu bringen. Knurrend und zähnefletschend schnappte er blindlings zu. Seine scharfen Zähne erwischten den Aufschlag von Gregs weißer Leinenhose und fetzten ein Stück Stoff heraus. »Du Mistköter!« schrie Greg erschrocken und wütend und trat wieder nach dem Hund. Diesmal hart genug, um das Tier auf den Boden zu schleudern. Doch damit noch nicht genug. Laut brüllend versetzte er dem Hund noch einen Tritt. Jetzt begriff der Hund, dessen Augen tränten und dessen Nase mörderisch vom Salmiakgeist brannte, der eine Rippe gebrochen und eine zweite böse angeknackst hatte, dass ihm von diesem Wahnsinnigen ernsthafte Gefahr drohte, aber da war's schon zu spät. Greg Stilson jagte den Hund auf dem Hof herum und schrie dabei keuchend, Schweiß strömte ihm übers Gesicht. Wieder und immer wieder trat er die misshandelte Kreatur, bis der Hund kaum noch imstande war, sich durch den Staub zu schleppen. Er blutete aus einem halben Dutzend Wunden. Er würde sterben. »Hättest mich eben nicht beißen sollen«, sagte Greg mit seiner leisen Stimme. »Hast du gehört? Hast du gehört? Du hättest mich nicht beißen sollen, du Scheißköter! Niemand kommt mir in die Quere! Hast du gehört? Niemand!« Noch einmal trat er mit der blutbeschmierten Schuhspitze zu, aber der Hund konnte nur noch einen halb erstickten, winselnden Laut von sich geben. Es gab Greg keine große Befriedigung, er hatte Kopfschmerzen. Das kam von der Sonne. Einen Hund in dieser Sonnenglut herumjagen, kann er noch von Glück sagen, wenn ich nicht ohnmächtig werde. Er machte einen Moment die Augen zu und atmete sehr schnell und keuchend, dicke Schweißtropfen perlten auf seinem Gesicht wie Tränen und funkelten wie Edelsteine in seinem Bürstenschnitt. Der Hund lag sterbend zu seinen Füßen auf dem Boden. Hinter seinen geschlossenen Lidern huschten Farbpunkte im Rhythmus seines Herzschlags durch die Dunkelheit. Er hatte Kopfschmerzen. Manchmal fragte er sich, ob er auf dem Weg sei, verrückt zu werden. So wie jetzt. An sich hatte er dem Hund doch nur eine gehörige Dosis Salmiakgeist aus der Flitspritze verpassen wollen, um ihn in den Stall zurückzutreiben. Greg hatte seine Geschäftskarte in einen Spalt der Haustür stecken und ein andermal zurückkommen wollen, um ein Geschäft abzuschließen. Und nun das hier, so ein Schlamassel. Seine Karte konnte er jetzt wohl schlecht hinterlassen, oder? Er machte die Augen auf, der Hund lag zu Gregs Füßen und hechelte sehr schnell, Blut troff aus seiner Schnauze. Greg Stilson blickte nach unten. Der Hund leckte unterwürfig Gregs Schuhe, als wollte er anerkennen, den kürzeren gezogen zu haben. Dann machte er sich wieder daran zu sterben. »Hättest mir eben die Hose nicht zerreißen dürfen«, sagte er zu ihm. »Diese Hose hat 5 Scheinchen gekostet, du Scheißköter.« Er musste von hier fort. Es würde ihm schlechter gehen, wenn Clem Cadiddlehopper und seine Frau mit ihren 6 Kindern in dem alten Studebaker aus der Stadt zurückkommen und sehen würden, wie Fido hier sterbend auf dem Boden lag, zu Füßen des bösen, schlimmen Hausierers. Greg würde seinen Job verlieren, die American Truthway Company beschäftigte keine Verkäufer, die Hunde von guten Christenleuten töteten. Greg kicherte nervös, ging zum Mercury zurück, stieg ein und setzte den Wagen schleunigst von der Auffahrt zurück. Er bog nach Osten auf die Landstraße ein, die schnurgerade durch das Maisfeld führte, und bald brauste er mit 60 Sachen dahin und hinterließ eine 2 Meilen lange Staubfahne. Er wollte ganz entschieden seinen Job nicht verlieren, noch nicht. Er verdiente gutes Geld. Zu den Kniffen, von denen die American Truthway Company wusste, hatte Greg noch so manchen eigenen hinzugefügt, von dem die Firma nichts wusste. Jetzt hatte er es so gut wie geschafft. Außerdem kam er viel im Land herum und lernte eine Menge Leute kennen, eine Menge Mädchen. Es war schon ein gutes Leben, nur war er eben noch nicht zufrieden damit. Er fuhr weiter, sein Kopf dröhnte. Nein, er war noch ganz und gar nicht zufrieden. Er hatte das Gefühl, für größere Dinge bestimmt zu sein, als im Mittelwesten herumzukutschieren und Bibeln zu verkaufen und dabei die Bücher zu frisieren, um jeden Tag 2, 3 Piepen extra zu verdienen. Er war bestimmt für Größe. Jawohl, das war's. Das war's ganz entschieden. Vor ein paar Wochen war er mit einem Mädchen auf den Heuboden geklettert, deren Eltern in Davenport gewesen waren, um eine Wagenladung Hühner zu verkaufen. Das Mädchen hatte mit ihm angebändelt, indem es ihm ein Glas Limonade angeboten hatte, und dann hatte eins zum anderen geführt, und nachdem er sie auf dem Heuboden gehabt hatte, hatte das Mädchen gesagt, es wäre beinahe so gewesen, als sei sie von einem Prediger gepimpert worden, und da hatte er sie geschlagen. Ohne zu wissen, warum. Er hatte sie geschlagen und war dann gegangen. Nein, er hatte sie tatsächlich 3, 4 Mal geschlagen. Erst als sie laut um Hilfe geschrien hatte, war er wieder zur Vernunft gekommen und hatte aufgehört. Und allen Charme, der ihm von Gott verliehen worden war, dazu benutzt, sich mit dem Mädchen wieder auszusöhnen. Damals hatte er auch diese Kopfschmerzen gehabt, diese grellbunten Flecken, die über sein Gesichtsfeld tanzten, und er hatte sich einzureden versucht, dass nur die Hitze daran schuld gewesen sein konnte, die explosive Hitze auf dem Heuboden. Aber seine Kopfschmerzen stammten sicherlich nicht nur von der Hitze. Er hatte dasselbe Gefühl vorhin auf dem Bauernhof gehabt, als der Hund ihm die Hose zerrissen hatte. Etwas Dunkles und Verrücktes. »Ich bin nicht verrückt«, sprach er im Wagen laut vor sich hin. Er kurbelte rasch das Fenster herunter und ließ die Sommerhitze sowie den Geruch nach Staub, Getreide und Mist herein. Er schaltete das Radio ein und erwischte einen Pat Page-Song. Die Kopfschmerzen ließen ein wenig nach. Es kam nur darauf an, sich zu beherrschen und eine weiße Weste zu behalten. Wenn man das tat, konnte einem niemand etwas anhaben. Er kam ja auch schon wesentlich besser mit beidem zurecht. Er träumte längst nicht mehr so oft von seinem Vater, wie er damals vor ihm gestanden hatte, den steifen Hut in den Nacken geschoben. »Du taugst nichts, Bengel«, hatte der Vater ihn angebrüllt. »Du taugst zu gar nichts, verdammt nochmal!« Er hatte diese Träume jetzt deshalb nicht mehr so oft, weil sie nicht stimmten. Er war kein Bengel mehr. Okay, er war als Junge viel krank gewesen und anfangs recht klein geblieben, aber dann war er gewachsen, er sorgte für seine Mutter und sein Vater war tot. Sein Vater konnte das alles nicht mehr sehen. Greg konnte seinen Vater nicht dazu veranlassen, seine Worte von damals zurückzunehmen, weil er bei einer Bohrturmexplosion auf einem Ölfeld gestorben war. Jetzt würde Greg ihn ganz gern wenigstens noch ein einziges Mal ausgraben, um ihm ins verweste Gesicht schreien zu können, »Du hast dich geirrt, Dad, du hast dich in mir geirrt!« Und dann würde er ihm einen heftigen Tritt versetzen, wie er diesem Hund einen Tritt versetzt hatte. Die Kopfschmerzen waren unterschwellig wieder da. »Ich bin nicht verrückt«, sagte er abermals im Lärm der Musik. Seine Mutter hatte ihm oft gesagt, dass er für etwas Großes bestimmt war, für etwas Großartiges, und Greg glaubte es. Es ging nur darum, solche Dinge, ein Mädchen zu schlagen und einen Hund zu treten, zu beherrschen und eine weiße Weste zu behalten. Er würde diese Größe, worin auch immer sie bestehen mochte, schon erkennen, wenn es soweit war. Davon war er felsenfest überzeugt. Er dachte wieder an den Hund, und diesmal löste der Gedanke ein schwaches Lächeln, ohne Mitgefühl oder Humor aus. Seine Größe war bereits unterwegs. Gewiss, sie konnte noch Jahre entfernt sein, er war ja noch jung, und es war nicht schlimm, noch jung zu sein, solange man begriff, dass man nicht alles auf einmal haben konnte. Solange man fest daran glaubte, dass man es schließlich doch schaffen würde. Das glaubte er. Und Gott und Sonny Jesus sollten jedem beistehen, der es wagen sollte, ihm in die Quere zu kommen. Greg Stilson steckte einen sonnengebräunten Ellbogen aus dem Fenster und begann zur Radiomelodie zu pfeifen. Er trat aufs Gaspedal und jagte den alten Mercury auf 90 Sachen hoch, und so rollte er die gerade Farmstraße in Iowa hinab, der Zukunft entgegen, wie immer sie auch aussehen mochte.